Hi guys, we are back. Hallo Leute, wir sind zurück. So here's the question. Hier ist die Frage. What do you mean by serving the lowest level? Was bedeutet es, auf der untersten Ebene zu dienen? So here is how simply it works. So einfach funktioniert es. In the reality, we have the idea that we think some people should do the lower job and other people are called to do the higher job. In der Realität haben wir Idee, dass wir denken, dass gewisse Menschen eine niedrigere Arbeit, einen niedrigen Beruf haben sollten und andere Menschen sind zu einer höheren Arbeit berufen. But in reality, Jesus showed us that this is completely wrong thinking. In Wirklichkeit zeigte uns Jesus, dass dieses Denken völlig falsch ist. I want to serve the people of God by standing on the pulpit and preaching. Ich will den Menschen Gottes dienen, indem ich am Rednerpult stehe und predige. But I'm not going to clean the bathrooms. Ich werde die Badezimmer nicht reinigen. Ew, that's gross. Ew, das ist eklig. So, what's serving at the lowest level? Was bedeutet es, auf der untersten Ebene zu dienen? First of all, it means to serve everybody, especially the one you think are not worthy to be served. Zuallererst bedeutet es, allen zu dienen, besonders denjenigen, von denen du glaubst, dass sie nicht würdig sind, dass du ihnen dienst. You know, there are people that you are so convinced that they should serve you. Those are the ones you have to serve. Es gibt Menschen, von denen du so überzeugt bist, dass sie dir dienen sollen. Doch sind es gerade diese, denen du dienen solltest. Secondly, there are jobs that we think people with a little dignity should not do those jobs. Zweitens gibt es Berufe, von denen wir denken, dass Menschen mit ein wenig Würde, Autorität diese Berufe nicht ausüben sollten. Pick up the trash. Abfall aufheben. I tell you what. Ich sage dir etwas. It's really simple. Es ist wirklich einfach. When I walk into the building of a school of the prophetic and supernatural. Wenn ich das Gebäude unserer Schule der Prophetie und des Übernatürlichen betrete. If I see some trash on the floor, I do not step over it. Und ich Abfall am Boden sehe, steige ich nicht einfach darüber hinweg. I pick it up. Ich hebe es auf. Yeah, but Reinhard, you're not a trash picker. You are the founder and the president of the school. Aber Reinhard, du bist nicht ein Müllsammler. Du bist der Präsident und der Gründer dieser Schule. You see, we don't understand these things, the heart of Jesus. Wir verstehen diese Dinge nicht, das Herz von Jesus. You know, sometimes we want to serve people who give us something back. Manchmal wollen wir Menschen dienen, die uns etwas zurückgeben. But the ones who gives us nothing back, but who irritates us, we don't want to serve. Aber diejenigen, die uns nichts zurückgeben und uns irritieren, ihnen wollen wir nicht dienen. So we don't want to serve at a low level. We want to serve at a level where at least we get something for it. Wir wollen nicht auf einer niedrigen Stufe dienen. Wir wollen auf einer Stufe dienen, wo wir zumindest etwas dafür bekommen. How do you know if you have a servant's heart? Wie weißt du, ob du ein Herz eines Dieners hast? You know that you have a servant's heart when you serve and nobody ever finds out that you did it. Du weißt, dass du ein Herz eines Dieners hast, wenn du dienst und niemand es je herausfindet, dass du es getan hast. Nobody says thank you. Niemand sagt Danke. Nobody. That's when you have a heart of a servant. You're happy to serve that way. Niemand. Dann hast du ein Herz eines Dieners. Du bist glücklich, dass du so dienen kannst. Do you know, it is so important that we take this lesson from our beloved Jesus. Put off your cloak, your robe of position. Es ist so wichtig, dass wir diese Lektion von unserem geliebten Jesus lernen. Ziehe dein Gewand der Position, der Stellung aus. You know, recently I stayed for 2 days at somebody's house. Kürzlich war ich für 2 Tage bei jemandem zu Hause. And these people treated me with one of the biggest honor I've experienced. Und diese Leute behandelten mich mit der größten Ehre, die ich je erlebt habe. You know, the couple said, Reinhard, in our whole married life, which I think is 20 years. Das Ehepaar sagte, Reinhard, während unserer ganzen Zeit als verheiratetes Paar, ich denke, es sind 23 Jahre, we've never given anybody our bedroom. Haben wir unser Schlafzimmer nie jemandem zur Verfügung gestellt. But we want you to sleep in our bed. Wir wollen, dass du in unserem Schlafzimmer schläfst. And they slept separate, one with the children, the other one on the couch. Sie schliefen getrennt, einer bei den Kindern und einer auf dem Sofa. And I said, oh my God. Und ich sagte, oh mein Gott, I feel so honored. Ich fühle mich so geehrt. And then they said to me, und dann sagten sie, Reinhard, we really want you to completely feel yourself at home here. Reinhard, wir wollen, dass du dich hier vollkommen zu Hause fühlst. Just feel like it's your own home. Fühle dich so, als ob es dein eigenes Zuhause wäre. So I got up after dinner. Ich stand nach dem Essen auf. And I went to the kitchen and I washed the dishes. Ging in die Küche und wusch das Geschirr. And the woman of the house began to fight me. Und die Frau des Hauses fing an, mit mir zu streiten. You can't do that, Reinhard. You can't do that. Reinhard, das kannst du nicht tun. Das kannst du nicht tun. We are here to serve you. Wir sind hier, um dir zu dienen. I said, well, you told me I should feel at home. That's what I do at home. Ich sagte, nun, du hast mir gesagt, dass ich mich wie zu Hause fühlen soll. Und das ist, was ich zu Hause mache. Es tut mir leid. und ich wusch das Geschirr. You know, think about it. Denk darüber nach. Serving from a heart is what Jesus modeled to us. Aus dem Herzen heraus zu dienen, das hat uns Jesus vorgelebt. But if you don't know where you come from, where you're going to, and you have all authority, you won't be ever be a great servant. Aber wenn du nicht weißt, woher du kommst, wohin du gehst, du alle Autorität hast, wirst du nie ein großer Diener sein. You know, once Jesus told Peter that unless you allow me to serve you, als Jesus zu Petrus sagte, aber Petrus, wenn du mir nicht erlaubst, dir zu dienen, and wash your feet, dir deine Füße zu waschen, you have no part on me. Wirst du nicht in der Lage sein, das Leben mit mir zu teilen? Jesus said, okay, then just give me a shower. Peter said. Petrus antwortete, okay, gib mir eine Dusche. But here's another important point in the lesson that Jesus taught us right here. Da gibt es einen weiteren wichtigen Punkt in dieser Lektion, den Jesus hier mit uns teilt. And it's this. Es ist folgender. You cannot have part in the life of Jesus by serving him. Du kannst nicht am Leben Jesu teilhaben, indem du ihm dienst. But by him letting serve you. Aber indem du dir von ihm dienen lässt. You see, Jesus said, if you don't let me do that, you have no part. Siehst du, Jesus sagte, wenn du mich das nicht machen lässt, wirst du das Leben nicht mit mir teilen. We all need the moments when we sit quietly and do nothing else but let Jesus serve us. Wir alle brauchen diesen Moment, wenn wir still sitzen, nichts anderes tun und uns von Jesus dienen lassen. Let him wash our dirty feet. Lass ihn deine schmutzigen Füße waschen. Let him love us until the very end. Lass ihn dich lieben bis ganz zum Ende. Just sit there and say, Jesus, I'm not here to love you, I'm here to be loved by you. Sitz einfach da und sage, Jesus, ich bin nicht hier, um dich zu lieben, sondern um von dir geliebt zu werden. Here to receive everything that you have for me. Ich bin hier, um alles zu bekommen, was du für mich hast. Once we let him serve us well, then we will also become great servants. Wenn wir zulassen, dass uns gut dient, werden auch wir große Diener. We'll continue tomorrow. Wir machen morgen weiter.